Nach diesem sah ich einen anderen Engel herabkommen vom Himmel mit großer Gewalt, und die Erde ward erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Und er rief mit starker Stimme, Gefallen, gefallen ist die große Babylon, und ward eine Behausung für Dämonen und ein Gefängnis aller unreinen Geister und Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel, denn aus dem Zornwein ihrer Unzucht haben alle Nationen getrunken, und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben, und die Kaufleute der Erde sind von der Gewalt ihrer Üppigkeit reich geworden. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, Geht hinaus ihr mein Volk von ihr, damit ihr nicht teilnehmet an ihren Sünden und von ihren Plagen, dass ihr sie nicht empfanget, denn ihre Sünden reichten bis zum Himmel, und Gott hat ihrer Freveltaten gedacht. Vergeltet ihr wie sie getan, und verdoppelt es gegen ihre Taten, mit dem Becher, den sie gemischt, mischet ihr zwiefach, wie sie sich selbst verherrlicht und Üppigkeit gepflegt hat, in dem Maße gebt ihr Qual und Leid, weil sie in ihrem Herzen spricht, ich sitze als Königin und bin nicht Witwe, und werde nimmermehr Trauer sehen. Darum werden ihre Plagen kommen an einem Tage, Tod und Trauer und Hunger, und sie soll im Feuer verbrannt werden, denn stark ist der Herr Gott, der sie gerichtet. Und es werden heulen und wehklagen über sie die Könige der Erde, die mit ihr Unzucht und Üppigkeit getrieben, wenn sie sehen den Rauch von ihrem Brand, von Ferne stehend aus Furcht vor ihrer Qual, und rufend, Wehe, wehe, du große Stadt Babylon, du starke Stadt, dass in einer Stunde dein Gericht gekommen ist. Und die Kaufleute der Erde heulen und trauern über sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft, Waren von Gold, Silber, Edelstein, Perlen, Linnenzeug, Purpur, Seide, Scharlachstoff, all das Tuyaholz, die Geräte alle von Elfenbein, die von kostbaren Hölzern, von Erz, Eisen, Marmor, auch Zimt, Ammonsalbe, Räucherwerk, Myrrhe, Weihrauch, Wein, Oil, Feinmehl, Weizen, Hornvieh, Schafe, Pferde, Wagen und Knechte und Menschenseelen. Und die Sommerfrucht für deiner Seele Lust ist von dir gewichen, und all der Glanz und Flitter ist dir verloren und nicht mehr zu finden. Die Händler dieser Dinge, die an ihr reich geworden, werden von Ferne stehen aus Furcht vor ihrer Qual, heulend und trauernd und rufend, Wehe, wehe, du große Stadt, die du gekleidet warst in Leinen und Purpur und Scharlach und vergoldet mit Gold, Edelsteinen und Perlen. Denn in einer Stunde ist all dieser Reichtum verödet. Und all die Steuerleute und Küstenfahrer und Schiffsleute und was auf dem Meer arbeitet, standen von Ferne und schrien, da sie den Rauch von ihrem Brande sahen, wo ist eine Stadt so groß wie diese? Und sie warfen Staub auf ihre Köpfe und schrien unter Heulen und Wehklagen, Wehe, wehe, du große Stadt, in welcher reich geworden sind die Besitzer der Schiffe auf der See durch ihren Wohlstand, denn sie ist verödet in einer Stunde. Freue dich über ihr, du Himmel, und ihr Heilige und Apostel und Propheten, denn Gott hat für euch Gericht gehalten an ihr. Und ein starker Engel hob einen Stein wie einen großen Mühlstein und warf ihn ins Meer mit den Worten, so wird mit einem Schwung Babylon die große Stadt dahingeworfen und nicht mehr gefunden werden. Und kein Ton von Zitterspielern, Musikern, Flötisten und Trompetern soll mehr in dir vernommen werden, und kein Künstler irgendeines Gewerbes soll mehr in dir gefunden, und kein Geräusch des Mühlsteins mehr gehört werden in dir. Und kein Leuchter soll mehr in dir scheinen, und kein Jubel von Bräutigam und Braut mehr in dir vernommen werden, du, deren Kaufleute waren die Großen der Erde, weil durch deinen Zauber alle Nationen berückt wurden, und es ward in ihr gefunden Propheten und Heiligenblut, Blut aller, die auf der Erde dahingeschlachtet sind.